Von den Sendungen haben sich keine Tonaufnahmen erhalten, aber die meisten der Sendemanuskripte. Daraus ist zu erkennen, wie schwer es Spieker und Klute fiel, in einer Zeit deutscher militärischer Erfolge gegen das NS-Regime anzuschreiben. Wie am 27. Juni 1940, nur 5 Tage nach der Kapitulation Frankreichs. Vom Erfolg berauscht hat sich der von einem Besessenen geführte Nationalsozialismus nach der Unterjochung des eigenen Volks auf die anderen Völker Europas gestürzt und seinen Siegeszug bislang ohne Rückschlag durchgeführt. Jetzt beginnt das Verhängnis, das er über uns und die Welt gebracht hat, Gestalt anzunehmen. War Versailles ein Fehler, weil dem Lebenswillen und Lebensrecht unseres Volkes nicht hinreichend Rechnung getragen wurde, dann ist Hitlers Plan ein monströser Wahnsinn, weil er der Menschheit Rechte verneint und zertritt, weil dagegen sich nicht nur ein Volk erhebt, sondern der Mensch, der nicht gewillt ist, sich zum Tier erniedrigen zu lassen und siegen wird, weil er leben will. Am 15. März 1941 musste der Sender seinen Betrieb einstellen. Im Konzept der psychologischen Kriegsführung Großbritanniens war er, wie der Rundfunkhistoriker Konrad Pütter schreibt, nicht mehr tragbar, weil die Briten bei ihren Schwarzsendern ein anderes, weniger zurückhaltendes Konzept verfolgten. Außerdem hatten sich die Briten an zu deutlichen deutsch-nationalen Aussagen gestoßen. Spieker und Klute lehnten zwar Hitler und den Nationalsozialismus aus vollster Überzeugung ab, aber deutsche Großmachtgedanken hegten sie trotzdem noch. Ein gutes Jahr länger als Hier spricht Deutschland durfte der Sender der Europäischen Revolution aus London senden. Im Herbst 1940 hatte die britische Regierung einer Gruppe linker Sozialdemokraten die Möglichkeit eingeräumt, ein relativ unabhängiges und weitgehend unzensiertes Programm zu produzieren. Zu der Gruppe, die sich im Herbst 1940 zusammenfand, gehörte auch der spätere Berliner Politikwissenschaftler Richard Löwenthal, der als Vertreter der deutschen Widerstandsgruppe Neu Beginnen nach London gekommen war. Der Sender der Europäischen Revolution, der am 7. Oktober 1940 seinen Betrieb aufnahm, wurde von dem SPD-Politiker Waldemar von Knörringen geleitet. Richard Löwenthal arbeitete als Redakteur und Sprecher. Und es war unser Wille, alles zu tun, was wir tun konnten, um dem Hitler-Regime Schwierigkeiten zu machen, um seinen Sturz vorzubereiten und um eine freiheitliche und sozialistische Entwicklung nach seinem Sturz vorzubereiten. Um das zu tun, musste ich jede Gelegenheit ausnutzen, die sich bot. Und nicht ich allein, sondern meine Freunde und ich. Und uns wurde in England ziemlich früh die Gelegenheit gegeben, den Sender der Europäischen Revolution, wie wir ihn nannten, im Sinne unserer Ideen zu betreiben. Das war möglich, weil die Engländer einerseits an allem interessiert waren, was Menschen in Deutschland, die gegen Hitler waren, in ihrem Widerstand bestärkte, und weil sie andererseits am Beginn des Krieges noch keine eigenen offiziellen Kriegsziele hatten.